Und wir sandten zu Thamud, ihren Bruder Salih. Er sagte, O mein Volk, dient Allah. Keinen Gott habt ihr außer ihm. Nun ist ein klarer Beweis von eurem Herrn zu euch gekommen. Dies ist die Kamelstute Allahs, euch zum Zeichen. So lasst sie auf Allahs Erde fressen und fügt ihr nichts Böses zu, sonst überkommt euch schmerzhafte Strafe.